Erste Sarah war 127 Jahre alt. Zweite Sarah starb in Kanaan. Abraham war sehr traurig und weinte um sie. Dritter Abraham ging weg vom Leichnam. Er sprach mit den Hethitern. Vierter, ich bin fremd hier. Ich brauche einen Platz für ein Grab. Ich möchte meine Frau begraben. Fünfter, die Hethiter sagten zu Abraham, sechster Herr, du bist wie ein Fürst bei uns. Begrabe deine Frau in unserem besten Grab. Niemand wird dir das verweigern. Siebter Abraham stand auf. Er verneigte sich vor den Hethitern. Achter, er sagte zu ihnen, wenn ihr mir helft, meine Frau zu begraben, sprecht mit Ephron, dem Sohn Zohars. Neunter, er soll mir die Höhle Machpela geben. Sie ist auf seinem Feld. Ich will sie kaufen für ein Grab. Zehnter, Ephron war bei den Hethitern. Er sprach zu Abraham. Viele Leute hörten das. Elfte. Nein, Herr. Ich schenke dir das Feld und die Höhle. Alle sehen es. Begrabe deine Frau. Zwölfter, Abraham verneigte sich vor den Leuten. Dreizehnter, er sagte zu Ephron, alle hörten es, ich zahle Geld für das Feld. Nimm es, damit ich meine Frau begraben kann. Vierzehnter, Ephron sagte zu Abraham, fünfzehnter Herr, das Land kostet 400 Silbermünzen. Das ist nicht viel für uns. Begrabe deine Frau. Sechzehnter, Abraham hörte Ephron zu. Er gab ihm 400 Silbermünzen. Das war der Preis, den sie besprochen hatten. Siebzehnter, das Feld von Ephron bei Mamre, mit der Höhle und den Bäumen, achtzehnter wurde Abrahams Besitz. Alle Hethiter sahen es. Neunzehnter, danach begrub Abraham seine Frau Sarah in der Höhle Machpela. Das war in Hebron, in Kanaan. Zwanzigster, so wurde das Feld mit der Höhle Abrahams Grabplatz. Die Hethiter gaben es ihm.